an Belehrung des Herrn liebt. That is hungry of the truth. Die hungrig ist nach der Wahrheit. A living soul is a soul that is occupied with Jesus Christ. Eine lebendige Seele ist eine Seele, die umgeben ist von Jesus Christus. Amen. Amen. A soul that never go back into the world. Eine Seele, die nicht zurück in die Welt geht. That is for him is forward ever with Christ. Für die es immer weitergeht mit Jesus. Like Paul said, one thing I do is to look forward and never to go backward. Genauso wie Paulus gesagt hat, eine Sache tue ich, mich nach vorne herausstrecken und nie mehr wieder zurückgehen. In Philippians 3, let us go there and see what Paul said concerning a living soul. Philippa He's talking 3. About a living soul. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 13, Philippians 3, verse 13. Philippa 3, 13. He said, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. That is a living soul. Das ist eine lebendige Seele. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und schrecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Amen. The past has been religion. Right now is Christ. Die Vergangenheit war Religion. Jetzt ist Jesus Christus mein Herr. It is going to be Christ forever. Es wird für immer Jesus Christus sein. That is a living soul that never reject Christ or forsake Christ. Das ist eine lebendige Seele, die Christus niemals verweigert. Praise the Lord. Halleluja. A soul that is full of Jesus Christ. Eine Seele, die voll ist von Jesus Christus. It's a living soul. Ist eine lebendige Seele. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You are welcome in Jesus' name. Amen. And today, I will quickly go through the rest of the message, the topic that we have been going through, which is judging and condemning. Heute gehen wir weiter mit dem Thema, was wir in der Vergangenheit schon hatten, richten und verurteilen. So before we do that, let us quickly pray. So lasst uns kurz beten. I'm sure it's the conclusion of the message, which is the topic, which is judging and condemning. Heute bringen wir das Thema richten und verurteilen zum Ende. Praise the Lord. Hallelujah. And the information, maybe when we close, we'll give you some information about continuation, but that we will not be able to, for now, you are going to continue with something else or according to how you have been doing it, that is the Bible studies, because of some reasons. So, but then let us go through today's message. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord wants us to judge all things. Der Herr möchte, dass wir alles richten. Amen. Amen. It says judge all and not some of some things. It's not some, but all. Wir sollen alles richten, nicht nur einiges. Amen. Amen. You know, every word that Jesus speaks, they are all spirit and life. Jedes Wort, was Jesus spricht, ist Geist und Leben. Judge all. Richtet yeah, these alles. Are this there are two ways. Judge all. And those two ways they are very powerful. Richte über alles und diese Worte sind sehr kraftvoll. Amen. Amen. Uh-huh. It's not just judging. They judge all things. Sie sollen alles richten. Amen. Amen. Not some few things. Nicht nur einige Sachen. Amen. You don't Amen. Pick and choose what you judge. Du suchst dir nicht aus, wonach you du richtest. You judge all things. Du richtest über alles. Let's go to First Corinthians 2. 1. Korinther 2. It is a command for us to judge all things. Es ist ein Befehl, dass wir alles richten sollen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Just like it's a command that we hate sin. Genauso wie es ein Gebot ist, dass wir die Sünde hassen. Amen. Amen. And love Christ. Und Christus lieben. So also we are commanded to judge all things. Sind wir auch dazu berufen worden, alles zu richten. In verse 15, before 15, let's read 14. It said, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistig beurteilt werden muss. Amen. Amen. A natural man. You are not a natural man. Du bist kein natürlicher Mensch. You are a supernatural man. Du bist ein übernatürlicher Mensch. Amen. Amen. Because of the Christ in you, you are no longer natural. Wegen Christus in dir bist du nicht mehr natürlich. And you allow that to sink in into your mind. Du lässt zu, dass das in deine Gedanken eingeht. Amen. You know that. You are aware of that. Du bist dir you are conscious of it. Das ist in deinem Herzen, in deinem Kopf drin. That you are not a natural man. Dass du kein natürlicher and Mensch that's bist. How what pursued they cannot pursue. You. Deswegen das, was ihnen hinterher jagt, kann dir nicht hinterherjagen. What they desire, you will not desire what they desire. Du wirst nicht die gleichen Wünsche wie sie haben. Amen. You will not be running after what they are running after. Du wirst nicht die gleichen Ziele haben wie sie. Because you are not a natural man. Weil du kein natürlicher Mensch bist. Because you allow yourself to know who you are in the Lord. Weil du zulässt, zu wissen, wer du im Herrn bist. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And then in verse 15. He said, but he that is spiritual judgeth all things. Amen. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles. All things. Alles beurteilt. If you are of the Spirit, you are commanded to judge all things. Wenn du vom Geist bist, wird dir befohlen, alles zu richten. Amen. Amen. Before you do things, your relationship with people. Bevor du Dinge tust, deine Beziehung zu Leuten. You know, if they invite you for birthday, for marriage, or for eingeht, whatever, judge all things. Richte über all diese Dinge. Amen. Amen. The spiritual, if you have Christ, you are to judge all things. It's a command from the Lord. Wenn du Christus hast, sollst du über alles richten. Das ist ein Befehl des Herrn. Praise the Lord. Hallelujah. He said, but he that is spiritual judge all things, yet he himself is judge of no man. Praise the Lord. Hallelujah. No one can judge you because you are the light of this world. Niemand kann dich richten, weil du das Licht der Welt bist. No one can judge Jesus Christ. Niemand kann Jesus Christus richten. Amen. Amen. No one can judge Jesus Christ because Jesus Christ is already the light. Weil Jesus Christus schon das Licht ist. He is already exposed. Denn er ist schon entblößt. Are you getting it? Mm. The light is already, you know, light exposed things. Das Licht entblößt Dinge. Amen. Amen. There is nothing hidden in light. Im Licht ist nichts verborgen. Are you getting it? Mm. Amen. Jesus Christ is light. Jesus Christus ist Licht. And no one can judge him because he is the light. Und niemand kann ihn richten, weil er das Licht he ist. He is already exposed. Er ist schon offen. Are you getting it? Offen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And also in 1 Corinthians 5:21, it says, "Prove all things." Amen. In 1 Corinthians 5:21 lesen wir, wir sollen alles prüfen. You are to prove all things. Wir sollen alles prüfen. Even in Old Testament, David had to prove the armor. Selbst im Alten Testament musste King Saul gave to him. I don't know if you still remember the story. Die Rüstung prüfen, die König Saul ihm gegeben hat. Remember the king gave him a weapon to use to fight, or the suit. Armor to use, and you know David have to prove it. You prove whatever come to you, because this world they have their armor, they have their weapons, they have their system. You prove all things. Their things does not belong to you. What belongs to you, they are what Christ have for you. Und deswegen müssen wir alles prüfen, genauso wie auch David die Sachen geprüft hat, die ihm König Saul auferlegt hat. König Saul hat ihm diese Rüstung gegeben, um gegen Goliath zu kämpfen. Aber David hat diese Rüstung geprüft und gesagt, das ist nicht meine Rüstung, so kämpfe ich nicht. Und hat diese Rüstung wieder abgelegt. Und genauso sollen wir auch alles prüfen, was die Welt auf uns legen will oder was in der Welt ist, und das verweigern, wenn nötig. If you see the king armor that he gave David, it was very strong. Naturally, people will admire it and say it's good, it can protect you, it can do everything, it can do this, it can do that. Mm-hmm. But David could see it that there's nothing there, because we are not of the flesh, we are of the spirit. Mm-hmm. Amen. Und äußerlich gesehen würde man sagen, ey, diese Waffe ist doch richtig gut, oder diese Rüstung ist doch richtig die ist einfach dafür gemacht, für den Krieg, für diese Schlacht, aber er musste das prüfen und sagen, ey, vielleicht sagt die Welt, dass das genau die Rüstung ist, die ich brauche, aber Gott sagt, ich brauche das nicht, ich soll das nicht haben, das ist nicht meine, das gehört nicht mir, deswegen muss ich das verweigern. Praise the Lord. Hallelujah. We thank God for David. He was able to prove the armor. Und David war in der Lage, he rejected it immediately. Diese Rüstung zu prüfen, hat sie direkt I hope you know where it is. Amen. Erkannt, als dass es nicht sein ist und hat es verweigert. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In 1 Thessalonians 5, verse 21, it says, prove all things. In 1. Thessalonica 5:21 steht auch, prüft alles. Prove all things. Prüft alles. Hold fast that which is Christ, which is good. Only Christ is good. Only God is good. Prüft alles, das Gute behaltet. Nur Christus ist gut. Amen. Amen. If it is not Christ, reject it. Wenn es nicht Christus ist, dann verweigere es. If it is not his weapon, it's not his system, reject it. Wenn es nicht seine Waffe ist, wenn es nicht sein System, Amen. Ist, if it is not his own kind of love, reject it. Wenn es nicht seine Liebe ist, dann verweigere es. Are you getting it? Amen. If it is not his own kind of joy, kind of peace, Amen. The fruit of the Spirit. Sein Frieden ist. You are to know them. Amen. They help you. You through it, you can, you know, you see with it. That is what you use to prove things. Die Frucht des Geistes, damit prüfst du die Dinge. Damit kannst du erkennen, ob die Dinge von Christus sind oder nicht. Amen. Amen. You are celebrating marriage. You are celebrating birthday. Yeah, naturally it's good, but is it of Christ? Amen. Die Menschen feiern Geburtstage, Hochzeiten und sonstiges, aber ist es von Christus oder nicht? Amen. Amen. Remember 1 Corinthians 13, what Erst he said there. 1. Korinther 13. Amen. If you give your body to be burned, it profits you nothing, because it's not based on Christ. Wenn du deinen Körper hergibst, damit er verbrannt wird für einen guten Zweck, bringt es dir nichts, weil es nicht in Christus ist. Any celebration that you are involved in, that is not Feier, of Christ, it's of Satan. Ist von Teufel. It's of Satan. Ist von you Teufel. Know, in marriage, don't go to marriage that you know that is not of Christ. Geht nicht zu Stop seeing the flesh. Stop walking by the flesh. Wo ihr wisst, dass es nicht von Christus ist, hört auf, nach dem Fleisch oder nach Mitleid zu arbeiten, so zu wandeln. Stop walking because of, you know, we are befriended. We are, you know, Satan, for Satan to destroy you, you have to go through something. Weil damit der Teufel if you open the door for him, he will use it. Er geht durch Türen, er geht durch einen Spalt, den du ihm bietest, und er wird da diesen Spalt nutzen und sein Werk tun. Amen. It's a prove all things. Amen. Wir sollen alles prüfen. It did not say prove some of the things. It said prove all. Er hat nicht gesagt, wir sollen einiges prüfen. Amen. Alles. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. All things, including your relationship with Christ. Auch unsere eigene Beziehung mit Jesus Christus sollen wir prüfen. Is it of religion or of the true Christ? Ist sie religiös oder nach dem wahrhaften Amen. Christus? If you are under law or you are under grace, you prove it. Lebst du unter dem Gesetz oder unter der Gnade? Amen. Amen. Your relationship with Christ. Deine Beziehung mit Is Christus. Is it based on fear or based on love? Basiert sie auf Angst something? Oder auf Liebe? Amen. Amen. Because you know our relationship with him is based on love and not on fear. Unsere Beziehung mit ihm basiert auf Liebe, nicht auf Angst. And that's why when we are blessing his house, we are not blessing his house so that he bless us. We are blessing his house because he has already blessed us. Deswegen, wenn wir sein Haus segnen, segnen wir es nicht, damit er uns segnet, sondern weil er uns schon gesegnet hat. Amen. Amen. Blessing his house so that he will bless you. That is under fear. Wenn du segnest, damit du gesegnet wirst, machst du es aus Angst. So I also commit to church. We are coming to church because he's my father. I want to know him. I want to have a relationship with him. And not because so that he will not punish me. He will protect me. He will, you know, no, that is not the reason you have a father. Ja, und genau das gleiche auch bei dem Motiv, weshalb du zur Gemeinde kommst. Wenn du aus Angst zur Gemeinde kommst, weil du Angst hast, bestraft zu werden von ihm, dann ist das nicht Gnade, dann ist das nicht die Wahrheit. Aber wir gehen zur Gemeinde, um Jesus Christus besser kennenzulernen, um unseren Vater to besser your kennenzulernen. Father, we have relationship, love relationship, eine Liebesbeziehung love zu haben. Intimate relationship eine intime with Beziehung mit ihm zu haben. Amen. Religion Amen. Is full of fear relationship. Weil Religion ist voll von einer Angstbeziehung. You prove your relationship. You know, check it. Is it based on fear? Is it unsere Beziehung prüfen, basiert sie auf Angst? Amen. Are you blessing the house of Christ based on fear? Segnest du das Haus Gottes aus Angst? Amen. Amen. You know, you never have enough. Coming to Christ is not with fear, it's with love. Zu Christus zu kommen, das funktioniert mit Liebe. For God so loved the world. Es geht nur mit Liebe. Amen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. He loves us. He is so kind of love that he loves us. He has given us that same love to love him. To love him in return. Ja, und diese Liebe, die er uns erwiesen hat, hat er uns auch gegeben, um ihn zurückzulieben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. You prove your relationship with Christ. Du prüfst deine eigene Beziehung mit Jesus Christus. You prove your relationship with believers. Du prüfst deine Beziehung zu Gläubigen. Amen. Amen. God children. Mit Kindern Gottes. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. With those you call evil believers. Die Leute, die du Gläubige nennst. Amen. Those your friends who call believers. Prove Freunde, their relationship. Check if Prüf their relationship is based on Christ. Prüf it's for your own, this is for your own good. Prüfe, ob ihre Beziehung auf Christus basiert. Amen. Amen. Satan, if he's going to steal, kill and destroy, he will not go through somebody that is not your friend. Wenn der Teufel in deinem Leben stehlen, töten, zerstören will, wird er nicht durch Fremde in dein Leben kommen. Amen. Amen. He's going to go through somebody you listen to, somebody you share words with, somebody you call your friend. Amen. Er wird durch Leute kommen, denen du Ohr schenkst, die deine Freunde sind, die in deinem engsten Kreis sind. Amen. Proving their relationship with Christ is to help them. It's even good for them to help them to come to light and not to bring them down or for destruction. Ihre Beziehung mit Jesus Christus zu prüfen ist gut, um sie in das Licht zu bringen, nicht um sie zu demütigen oder zu erniedrigen oder sie fertig zu machen. Amen. Amen. You prove all things. Du prüfst alles. With believers. And with unbelievers. Und auch Ungläubigen. Amen. You know that of unbelievers, you easily know that you know they are unbelievers. But believers, you know, that is where Satan can really work. Believer, those you call believers. Und bei Ungläubigen prüfen wir das auch, und da ist es aber wahrscheinlich ein bisschen deutlicher. Aber deswegen ist es besonders bei Gläubigen so wichtig, dass wir da halt. That those that call Jesus, Jesus. Jesus. And you know, but the inside is not Jesus. It's only the outside that is Jesus. Aber das Innere ist nicht Jesus, nur das Äußere ist Jesus. Amen. Amen. You know, you have to be very, very careful because, you know, if you are wearing a white dress, you know, somebody is holding oil or something. You know, you are wearing a white dress, you have to prove where you are going to sit. Wenn du zum Beispiel ein weißes Kleid trägst, musst du darauf Acht geben, worauf du sitzt. Du wirst dich nicht auf eine dreckige Parkbank setzen. Du wirst dich vielleicht nicht von jemandem umarmen lassen, der gerade ein Auto repariert hat und voll ist mit Benzin und voll ist mit Öl. Die Person wirst du vielleicht nicht umarmen. Du wirst vielleicht von Weitem Hallo sagen, weil du weißt, dass diese Person komplett dreckig ist. Amen. Amen. So you know because you are a bride for Jesus. Weil du eine Braut, die Braut von Christus bist. Amen. Amen. And you know you are wearing the garment of Christ. Und du trägst das Gewand von Christus. It's even whiter than the natural white. Und das ist weißer als das natürliche Weiß. Amen. And Satan will want to stain it by all means. Der Teufel will das beflecken durch jede Möglichkeit. Amen. And so that is why you one of the reasons you prove all things. Das ist einer der Gründe, weshalb wir alles prüfen. You protect your salvation. Und schützt deine Errettung. Amen. Amen. Man, if you look at Matthew 13, let us go to Matthew 13. Matthäus 13. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 13. Matthäus 13. It's very, very important. Amen. Amen. You protect your salvation. Du schützt deine Errettung. Amen. Amen. A man of God said he went to a farm. What do you call it? The classmates, the old classmates, they called them together to celebrate something together. And he was there. And as he was there, he now met a girl that he was he wanted to marry then. And this girl was there, and this girl, he said, Satan started bringing things into his heart that, I wish you married this girl, how will it be? How will your life be? How will your relationship be? How will your children be? He said, and when he left there, he said it took him months before he could erase those things away from his heart. Amen. Amen. Und es gab einen Mann Gottes, der bei einem Klassentreffen war. nach ein paar Jahren und hat dann seine alten Schulkameraden wieder getroffen und hat er auch eine alte Schulkameraden wieder getroffen, an der er früher Interesse hatte und die er früher sogar heiraten wollte, aber es hat dann nicht geklappt und er hat dann niemand anderes geheiratet. Und als er sie dann halt gesehen hat, dann kam auf einmal diese Gedanken, krass, wie wäre es eigentlich gewesen, hätte ich diese Frau geheiratet? Das wäre vielleicht auch schön gewesen, weil er gesehen hat, dass sie wahrscheinlich gut aussah oder sehr freundlich war oder vielleicht auch irgendwas Tolles geschafft hat, einen tollen Job jetzt hat oder andere physische Sachen, die er einfach gesehen hat. Oder vielleicht, dass sie auch einfach wiedergeboren ist, auch ein Kind Gottes ist und dass ihn das einfach fasziniert hat. Ja. Und dann ist er nach Hause gegangen und hatte richtige Kämpfe und musste das die ganze Zeit verweigern, weil er wusste, dass, okay, das ist nicht richtig, dass ich nach einer anderen Frau gelüste, weil ich bin erst an erster Stelle ein Kind Gottes und an zweiter Stelle bin ich auch verheiratet mit der Person, die der Herr mir gegeben hat. Und deswegen habe ich nicht zuzulassen, dass solche Gedanken in meinem Kopf kreisen. Deswegen hat er Monate gebraucht, um das wieder zu verweigern. Und damit will ich einfach nur sagen, dass wir nicht überall sein sollten. Praise the Lord. Halleluja. In Matthew 13, from verse 44. Matthäus 13, 44. Here Jesus is telling us about our salvation. Hier erzählt Jesus von unserer Rettung. Amen. Amen. He's talking about your salvation, your relationship Rettung, with Christ. Eine Beziehung mit Jesus Christus. Satan is a roaring lion looking for who to devour. Weil der Satan ein umherstreifender Löwe ist, der nach seiner Beute sucht. Amen. Amen. You know, he can go for a while, he's coming back. Er kann für eine Weile verschwinden, aber dann kommt er he wieder. He left Jesus for a while, he came back. Er hat Jesus verlassen für eine Weile. So you are not different, amen. Sind wir nicht anders? He's going to be going and coming. Er wird gehen und kommen. And that is why you allow it to be Christ all the time. Deswegen lässt du zu, dass es Christus immer wieder ist. I want to wait for you. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 44, it says, again, 44. The kingdom of heaven is like unto a treasure hid in the field. This is talking about your salvation. Es geht um deine Errettung. Your relationship with Jesus deine Christ. Deine Beziehung mit Jesus Christus. Amen. Amen. That you are to value it. Die du wertschätzt. Don't joke with it at all. Und du sollst sie halt. It's more important to you than everything. Und sie ist dir wichtiger because als alles andere. Because he is Christ himself. Denn er ist Christus selbst. Amen. Your relationship is Christ himself. Deine Beziehung ist Christus selbst. Amen. I say again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in the field, that which when a man had found, he hid it, and for joy thereof goeth and selleth all that he had, and buyeth that field. Can you see? He's talking about your salvation. Es geht hier um deine Errettung. Amen. Amen. Jesus paid with his own blood. Jesus hat mit seinem teuren Blut bezahlt. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, don't joke with it at all. Deswegen nimm das nicht auf die leichte Schulter. He said he hid it. You are to hide it. You are to protect it. Diese Errettung beschützen. Amen. Amen. Protect your salvation from the lies of Satan. Beschütze deine Errettung vor den Lügen des Teufels. And that's why when lies are coming, you notice it and reject it and condemn it immediately. Also wenn Lügen kommen, erkennst du das, verweigerst das und zerstörst das in Jesus Namen direkt. He said he hid it and for joy thereof goeth and selleth all that he had and buyeth that field. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The time you spend with Christ. Die Zeit, die wir mit Christus Amen. Verbringen. Amen. You know, the money you are blessing the ministry with. Das Amen. Geld, die Gemeinde whatever geben. You are doing for Jesus, was you left Jesus some tun. Of us, we left everything. Amen. Einige von uns haben alles verlassen. Amen. Amen. Like Peter, he said, we left all. Wie Amen. Petrus, sagt, wir haben he alles sell verlassen. All to have it, to wir have relationship with Christ. Mit Christus can zu you haben. Get it? Mm. He left all. He's, you know, the fish business, you have to leave it. Selbst sein Fischgeschäft hat hinter sich gelassen. Like Paul said, you know, even the education, the degree, I have to leave everything so that I know Christ, so that I can know him. Oder auch Paulus, der seine Amen. Ganze schulische Ausbildung hinter sich gelassen hat, um Christus besser zu kennen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He said he sold all that he had and buy the field. Er hat alles verkauft, just like was er Peter, hat. Just like Paul. So wie Petrus. Amen. Amen. Like some of us today. Wie einige von uns Amen. Heute. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly peace. Amen. It's talking about your salvation. Es geht um deine Rettung. Amen. And who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Can you get it? Mm. You know, your salvation is very, very important. Sehr, sehr wichtig. You don't joke with it at all. Du nimmst das nicht auf die leichte You don't Schulter. Joke with your relationship with Jesus Christ. Du nimmst deine Beziehung mit Jesus you don't allow anybody Schulter. To come between you and Jesus Christ. Du lässt nicht zu, dass jemand zwischen dir und Amen. Jesus kommt. And that's why you prove all things. Deswegen prüfst du alles. Because you know the lies of Satan. We want to take Jesus away from you. Weil du weißt, dass die Lügen des Teufels, I don't need somebody is getting die Jesus wegnehmen wollen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. In verse 47, he said again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind, which when it was full, they drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, but cast the bad away. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, some of us have been going from one church to another. Einige von uns sind von Gemeinde zu Gemeinde schon gegangen. Amen. That's what he's talking about here. Darüber geht es hier. Because we are hungry of something. Weil wir nach etwas hungern. Amen. Even if you look at all these religious people, like the Muslim, they are hungry of the kingdom of heaven. Selbst wenn wir diese Religion uns anschauen, die Muslimen Beispiel, sie sind hungrig nach dem Königreich Gottes. Amen. When they think that through religion they can be satisfied. Sie denken aber, dass Religion sie zufriedenstellen no kann. No religion can satisfy you. Keine Religion kann dich It's zufriedenstellen. It's only Christ that can feed you and satisfy you. Nur Christus kann dich füttern und sättigen. Amen. Amen. They are hungry of something. Sie haben Hunger nach etwas. Amen. And that's why they are looking for ways to go into the kingdom of heaven. Deswegen suchen sie nach Wegen in das Königreich Gottes. Amen. And when now you now find one that the Lord, the Holy Spirit is helping, is bearing witness in your heart that this is the truth. Don't joke with it. Wenn du dann einen Weg gefunden hast, dann darfst du diesen Weg nicht verlieren. Du darfst ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Amen. Amen. Like this ministry, for example. Diese Gemeinde beispielsweise. Amen. Amen. That you are finding, you know, the Holy Ghost are bear witness in your heart that this is the house of Jesus. Dass der Heilige Geist dir this is the truth. Zu erkennen gegeben hat, dass das die Wahrheit ist, dass das das Haus Gottes ist. You don't joke with it at all. Das nimmst du nicht auf die leichte Schulter. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You reject whatever I want to fight the ministry. Du verweigerst alles, was diese Just like Jesus will. Said, he said, you cast the bad away. Du verweigerst das Böse. Amen. Du nimmst das Böse weg. Amen. Amen. And take the good. Und nimmst das Gute Because an. You have been going from one to another. Weil du von einem zu anderem And you now find the real place that Jesus wants you to be. Und du hast den richtigen Ort gefunden, wo Jesus dich Amen. Amen. You are not here because you are having some problem with somebody in your old church. Du bist nicht hier, weil du in deiner alten Gemeinde vielleicht eine Krise hast. Amen. Amen. You are here because you know that here there is the truth. Du bist hier, weil du weißt, dass hier die you Wahrheit want to ist. Have a relationship with Jesus du Christ. Eine Beziehung mit Jesus the Holy Christus Ghost in your heart bear witness that this is the truth. Der Heilige Geist in deinem Herzen. And this is where he wants you to be. Bestätigt hier, dass das der Ort, an dem du sein sollst. Amen. The message that is being preached is feeding you. Die Botschaft, die geprägt wird, füttert dich. The Lord is feeding you heavily here. Der Herr füttert dich. Amen. Amen. It's based on your relationship with Christ. Das basiert auf deiner Beziehung Amen. Mit Jesus Christus. And not based on you are having problems somewhere and you want something to cover it. Und nicht, weil du irgendwo anders Probleme hast und du hier Schutz nach Schutz suchst. Amen. Oder nach Ruhe suchst. Praise the Lord. Halleluja. Praise Jesus. Amen. He said, judge all things. Wir sollen alles richten. Again, in 1 Corinthians 2:15, we have been there. No one can judge Christ. In 1. Korinther 5 haben wir gelesen, dass niemand kann Christus richten. He is already a light of er ist this schon das world. Licht der Welt. Amen. Amen. He said, I am the light of this world. Er sagt, ich bin das Licht dieser It Welt. Means without him, everywhere is darkness. Das heißt, ohne ihn ist Finsternis. Amen. Without Jesus Christ, there is no light in this world. Ohne Jesus gibt es kein Licht auf dieser Welt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And you see how big your Father is. Seht ihr, wie groß euer Vater ist. For just him alone to be the light. Dass er allein das Licht Are you ist. Getting it? Mm. Amen. You can see how mighty your Father wie mächtig is. Mächtig er ist. Amen. Amen. For him him alone to be the light of the whole world. Allein das Licht der Welt. That without him, the whole world is full of darkness. Dass ohne ihn die ganze Welt in der Dunkelheit ist. Amen. Amen. Value your father. Schätze deinen Vater. Value what you have. Schätze, was du Amen. Hast. Amen. Don't joke with him at all. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He is already exposed. Ist schon entblößt. Light is exposed. Das Licht ist There schon is not a hidden in light. Im Licht ist nichts verborgen. There is not a hidden in Christ. Da ist nichts verborgen. Amen. That's Amen. Why he said no one can judge him. Deswegen kann niemand ihn richten. Can you get it? Amen. Amen. Light cannot judge light. Das Licht kann nicht das Licht Amen. Schicken. They are both exposed. Sind schon entblößt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We are commanded to judge all things. Wir wollen dazu uns wurde befohlen, alles zu richten. Please, I'm repeating all things because it is all things. Ich wiederhole alles, weil es alles ist. You allow to sink in into your heart that is all things. Du lässt zu, dass es in dein Herz reingeht, dass es um and alles not geht. Some few things. Nicht nur einige Sachen. You don't pick and choose what you judge. Du entscheidest nicht, was du you richtest. You judge all things. Du richtest über alles. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Again, including your relationship with people. Auch deine Beziehung mit Menschen. It is a must for us to judge all things. Es ist ein Muss, dass wir alles richten. It is a must. Es ist ein Muss. Why? Because there is opposition to Christ. Weil es einen Feind gibt. Amen. There is opposition es to Christ. Feind. Amen. Amen. If you go to Job 1, amen. Job 1. Praise the Lord. Hallelujah. God asked Satan, you have to know this man, Satan. Diesen he is an evil man. Typen kennen. Amen. Satan. You are told to know him. His lies are so clever. Er ist so gerissen. Amen. Amen. He is so clever. Er Amen. So and so smart. Und so schlau. Amen. Amen. According to the corrupt system. It is so corrupt system. Nach seinem korrupten System. Amen. And if you are not wise, Jesus told us to be wise like him. Jesus hat gesagt, wir sollen weise sein. Because Jesus knew how wise he is. Weil Jesus weiß, wie weise der Satan ist. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If we go to Job. Here. Job 1. Amen. Job 1. Praise the Lord. It's also Ephesians. If you go to Ephesians also, amen. Ephesians also talks about we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against Satan, amen. Amen. Against the lies of Satan. Es steht auch, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Gewalten und Herrschaften und gegen den Satan damit. Praise the Lord. Amen. Amen. Then from verse 6, it said, Now, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And Satan came also among them. He's always everywhere. Er ist immer überall. Remember the Last Supper. Erinnert euch am letzten Abendmahl. Amen. Amen. He was there. Der Teufel war auch Amen. Da. Amen. Even in the church, he's there. Ob es eine Gemeinde ist, er Amen. Auch da. You know, he's always there. He's always everywhere. Er ist immer überall. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. They can do nothing. Aber er kann nichts tun. Amen. Amen. Because the truth exposed him. Weil die Wahrheit ihn entblößt. Because light exposed darkness. Weil das Licht die Dunkelheit he entblößt. Is darkness. He is the prince of darkness. Er ist der Fürst der Dunkelheit. We are light. Und wir sind das Licht. We are, like First Peter said. He said we are the head of principalities and power. Wie in we are the head. Wir sind der Kopf von Amen. Gewalten. He is below us. Und Herrschaft und Erdbeton. Though he is also principalities and power. Obwohl er auch eine Herrschaft Amen. Ist und eine Remember Gewalt Ephesians, Ephesians 6, said we wrestle not against flesh and blood, against principalities and power. That is Satan. Amen. Amen. But we are above him. Aber wir sind über dem you are greater than him. Du bist größer and als that is why you were able to cast him out in heaven. Deswegen out of heaven. Warst du in der Lage, ihn aus dem Teufel, aus der Hölle zu verbannen? Praise the Lord. Aus dem Himmel zu verbannen. Amen. Amen. And that's why you were able to cast him out from heaven. What your father did, you did. Deswegen warst du in der Lage, ihn aus dem Himmel zu verbannen. Denn das, was dein Vater getan hat, das hast du getan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Look, from verse 6, he was everywhere. He was also here. Amen. Amen. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth and from walking up and down in it. Can you see it? Mm. Amen. He's never tired. Ist niemals müde. Amen. He said he's going everywhere. Durchstreift die Amen. Erde. And that is what he's really doing. Und sucht nach Opfern. He's looking for who to devour. Sucht nach Opfern. His lies are everywhere. Seine Lügen sind überall. And people accept his lies today. Und Leute akzeptieren they love his lies. They hate the truth. Sie lieben seine Lügen und hassen die Wahrheit. Amen. Amen. They accept all the lies of Satan. Sie akzeptieren die Lügen des Teufels. Amen. Amen. And how many accept the truth? Wie viele Leute akzeptieren so die Wahrheit? Few. Amen. Wenige. Very few. Amen. Amen. And the Lord said unto Satan, how thou consider my servant Job, that there is none like him in the east, in the earth, a person, a perfect and an upright man, one that feared God and eschewed evil. Praise the Lord. Hallelujah. You see here, the Lord was so proud of Job. Der Herr war hier stolz auf Hiob. Amen. Amen. He was so proud of Job. Er war stolz auf Amen. Hiob. Amen. So also he's proud of you today. Genau, ist er auch stolz for auf choosing dich, him. Dass du dich für ihn entscheidest. Amen. Amen. He's so proud of you. Er ist stolz auf Amen. Dich. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then Satan answered the Lord and said, doth Job fear God for naught? Hast not thou made an edge about him? And about his house. You know, what Job had, what we have is greater than what Job had. Das, was wir jetzt haben, ist größer als das, was Hiob hatte. You know, here is telling us what Job had. Hier steht, was Hiob hatte. Amen. Amen. The protection and everything. Den Schutz, den er hatte. Amen. Amen. The wealth and everything. Den Reichtum, den er hatte. He said, you protect his wealth. Du hast you bless him, you protect his wealth. Und you protect him. Du bist sein Schutz. And the Bible said, what we have is greater than what Job had. Und die Bibel sagt, was wir jetzt haben, ist größer als das, was Hiob hatte. Be thankful hatte. To your father. Sei deinem Herrn dankbar. Amen. Amen. Please keep on believing him and glaub trusting ihm weiterhin, him. Vertraut ihm weiterhin. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. So we live there because of time. Amen. Amen. And remember also Ephesians, amen, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and erinnert powers. Erinnert euch an Epheser, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern Gewalt und Herrschaft. Against the lies of Satan. Gegen die Lügen des Teufels. His lies are very strong. Weil seine Lügen sind sehr stark. Amen. Amen. They sound good. They look good more than the truth. Das hört sich gut an, dass... Uns hört sich besser an als die the Wahrheit. World accept it. Die Welt akzeptiert they das. Value it. Sie schätzt they das. Promote it. Sie fördern das. Amen. They meditate on it. Sie sind darüber they nach. Love it. Sie lieben es. Religion is full of its lies today. Religion ist voll von Amen. Lügen des Teufels. Praise the Lord. Halleluja. We are still fighting. That's what the Bible said in Ephesians. Und in Epheser steht, wir kämpfen immer noch. Amen. Amen. In Ephesians, let's go to Ephesians 6. Epheser 6. Praise the Lord. Hallelujah. Ephesians 6. From 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord. Be strong in Christ. Seid stark im Herrn, seid stark in Christus. Keep on trusting him. Vertraut ihm weiterhin, gib nicht auf. Amen. It's too late to give up. Es ist zu spät, um aufzugeben. Amen. It's too late for Satan to deceive you. Es ist zu spät dafür, vom Teufel in die Irre geleitet zu werden. It's too late for his lies to win. Es ist zu spät, dass seine Lügen gewinnen. Are you getting it? Mm. It's too late for him. He's a loser. Er ist ein Verlierer. Amen. He said, finally, my brethren, be strong in the Lord. And in the power of his might. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Put on the whole armor of God. And not the armor of religion. Zieht die Waffenrüstung Gottes and not the armor of the flesh. Und nicht die Waffenrüstung and not the armor Religion. Of this world. Nicht die Waffenrüstung not the armor of Satan. Satan have his own armor. Des Fleisches, dieser Welt oder des Satans. Remember, King Saul have his own armor. Erinnert euch, König that Saul he gave to David. Hatte seine eigene Rüstung, die er David gegeben hat. I thank God for David, he have to prove it. Und David hat diese Rüstung if geprüft. Not, he could have not been able to defeat Goliath. Hätte er sie nicht geprüft, wäre er nicht in der Lage gewesen, Goliath zu besiegen. Amen. You prove all things, please. Du prüfst alles. Amen. Amen. He said, put on the whole armor of God. that you may be able to stand against the wiles of the devil, the lies of Satan. Lügen des Satans. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Praise the Lord. Hallelujah. Against powers. Gegen Amen. Herrschaften, gegen Gewalten. Amen. Against the rulers of the darkness. Gegen of this world, der Herrscher, der against the spiritual wickedness in high places. Huh. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that there is still a fight. Es gibt immer noch einen Kampf. Fight against the lies of Satan. Ein Kampf gegen die Lügen. But Jesus has given us the answer. Aber Jesus hat uns die the answer geben. Is you know the truth. Die Antwort ist, the wir truth die Wahrheit kick out the lies of Satan. Und die Wahrheit wird die Lügen des Teufels you are the light. Wir sind das Licht. He exposed the light, the darkness. That Satan belonged to. Und er entblößt. Can you get it? Die Dunkelheit zu so he, you are the one that is on that is on on the highest level. Das heißt, and not he. Du stehst über ihm. Amen. You are the one that is on the highest level. Du stehst über ihm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 37, wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand the armor, the truth. Die Wahrheit. Amen. Amen. Christ the truth. Meditate on him both day and night. Sinne Tag und Nacht über ihn nach. That you are able to stand against the lies of Satan. Standhaft gegen die Lügen des Teufels. These lies keep on coming. Weil seine Lügen kommen immer wieder. Amen. Amen. They keep on coming. It can go for some time. It's coming again. Er kann für eine Zeit verschwinden. If he's not tired of coming, you are not tired of replying it. Wenn er nicht müde of kicking it out with the truth that the Lord has given you. Aufzutauchen, bist du auch nicht müde, die Wahrheit zu geben, die der Herr dir gegeben hat. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 40 says, stand therefore, having your arm girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Praise the Lord. Hallelujah. The gospel of peace and not the gospel of fear. Das Evangelium des Friedens und nicht das Evangelium can you der get Angst. It? Amen. The gospel of peace. Das Evangelium peace des between Friedens God and man. Zwischen, der Frieden zwischen are Gott you und getting Menschen. It? Amen. And not peace between man and man. Und nicht der Frieden zwischen Menschen und are Menschen. You, I don't know if you are getting it. Amen. Amen. They said the gospel of peace and not the gospel of fear. Das Evangelium des Friedens und nicht das Evangelium der Angst. It's the gospel of peace and not the gospel of condemnation. Das Evangelium von Frieden und nicht das Evangelium der Verurteilung. Amen. Amen. Because the gospel, you know, we condemn. Our condemnation bring people to Christ. And not for destruction. Ist da, um Leute zu Christus zu bringen, nicht um sie we zu will zerstören. Still go there. Amen. Amen. It's a light. Light is for condemnation. Das Licht ist da, um zu verurteilen. And that condemnation is for salvation. Aber and not for destruction. Diese Verurteilung ist für die Errettung, nicht für die Zerstörung. Satan's condemnation is for destruction. Aber die Verurteilung des Teufels, the two are not the same. Die zerstört. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The gospel of peace. Das Evangelium amen. Von Frieden. And not the gospel of hell. Und nicht das Evangelium der Hölle. Amen. Amen. Praise the Lord. Then we leave there because of time and quickly go forward. Again, he said, there is the fight. Er sagt, es gibt immer noch einen Kampf. Against the fight against the lies of Satan. Der Kampf gegen die Lügen des Teufels. Amen. Amen. His lies are hidden. You can't hardly notice them. Seine Lügen sind verborgen. Du kannst sie kaum erkennen. They are everywhere. Sie sind überall. And they are hidden. Und sind verborgen. Amen. Amen. You know, this what they call it good. Diese Welt nennt es gut. Amen. What they call good, they das are all the lies of Satan. Das sind die Lügen des Teufels. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It takes Christ, the truth, to know to know the lies of Satan and reject them. Und es braucht Christus, die Wahrheit, um die Lügen zu erkennen und zu entblößen. Amen. If you remember that of Peter, you will not die. He said it to Jesus Christ. That is the lies of Satan. Als Petrus, one of the lies. Jesus gesagt hat, du wirst nicht sterben. Amen. Das war einer der Lügen des Satans. It looks good. Das hört sich gut an. Well, it sounds good. Es hört sich gut amen. An. Everybody will say amen. Jeder würde sagen Amen. Amen. But Jesus said, "Get behind me, Satan." Aber Jesus hat gesagt, weiche von mir, Satan. It takes the truth. It takes Christ to notice the lies of Satan. Es braucht Christus, um die Lügen des Teufels zu erkennen, weil es so verborgen amen. Ist. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You cannot see it with your naked eyes. Mit deinen bloßen Augen kannst du es nicht erkennen. You need the eyes of Christ to know them. Du brauchst die Augen von Christus, um das zu erkennen. The eyes of Christ is the truth. Und die Augen von Christus ist die Are Wahrheit. You getting it? Amen. The eyes of Christ is the fruit. Ist das auch die Frucht? Amen. The fruit of the Spirit. Die Frucht des Geistes. It takes the eyes of Christ to know them. Es braucht die Augen von Christus, um das zu erkennen. Und das ist die Frucht des Geistes. Amen. Amen. If you know the fruit of the Spirit, God kind of love, God kind of joy, God kind of, they are your sight. They are your eyes. What you use to see things. Is this joy coming from Christ or coming from the world? Gottes, die Frucht des Geistes sind deine Augen, mit denen du richtest, mit denen du misst, mit denen du wertest. Die Liebe von Christus, die Freude von Christus, der Frieden von Christus, damit siehst du und damit prüfst du alles andere. Diese Freude, die du hier siehst, ist diese Freude von Christus oder nicht? Diesen Frieden, den du hier siehst, ist der von Christus oder nicht? Praise the Lord. Halleluja. You need the eyes of Christ to know, to prove all things. Du brauchst die Augen von Christus, um alles zu prüfen. To know the lies of Satan. Um die Lügen des Teufels Amen. Zu erkennen. Amen. If not, you will shout hallelujah when they are speaking. Sonst wirst du Halleluja schreien, wenn Leute reden. Amen. Amen. If not, you will be jumping and singing, singing praise the Lord. When they are revealing, releasing the lies of Satan. Sonst wirst du den Herrn preisen und loben, wenn sie aber eigentlich gerade den Satan dienen. Amen. And that's why the Lord wants us to prove all things. Will der Herr, dass wir alles expose the lies of Satan. Die Lügen des Teufels. Amen. It is for people's entlösen. Freedom. Und das dient it's zur Freiheit. Free people. It's God of freedom. Es Amen. Wird sie befreien. Praise the Lord. Halleluja. In 2 Corinthians 11. Let's go to 2 Corinthians 11. Verse 13 and 14. 13 und 14. Amen. Amen. He said, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Amen. Amen. Telling you, you know, beware of the churches you go to, the pastors you listen to. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Deswegen sagt er, wir sollen aufpassen über die in die Gemeinden, die wir gehen, die Pastoren, Amen. Die wir uns anhören. The people you listen to, den through Leuten, internet, zuhörst, through one way or the other. Übers Internet oder sonst Amen. The faith comes by hearing. Der Glaube kommt durch Unbelief, das Hören. Unbelief, doubt, fear always come, also come by hearing. Aber genauso auch Unglauben, Zweifel und Ängste Amen. Kommen durch Hören. Faith comes by hearing the word of Christ. That's how you have faith. Glaube kommt, indem wir den Glauben hören. Amen. Das Wort von Christus. Is how can they believe if they have not heard it? Wie können sie glauben, wenn sie noch nicht gehört haben? Are you getting it? That's Romans 10. Amen. Römer 10. So you saw also the lies of Satan. They all come by hearing. Die Lügen des Teufels kommen auch durch das Hören. Amen. Amen. And they might sound good, they might look good, they might be covered with Jesus, but the inside. Und sieht vielleicht gut aus und 99.999 is not 100%. Aber 99.99% sind nicht 100%. Amen. Amen. It might look alike. Es sieht vielleicht ähnlich aus. It might be as if they are the same color, but it is not Christ. Es sieht so aus, als ob es die gleiche Farbe ist, aber es ist nicht Christus. Amen. Amen. And that is why you know what you listen to. Deswegen, was du, be careful, please. I'm not against you. You know, I tell you, Sometimes I don't even know how to explain it to people. Amen. Mm-hmm. Because the lies of Satan, how he spread his lies are so heavy today. Wie der Teufel seine Lügen verbreitet, ist echt krass. Because he knows that his time is short. Denn er weiß, dass seine Zeit knapp ist. He wants to take as many as possible with him. Er will so viele Leute wie möglich mit in die Hölle reißen. Amen. Amen. You are opposite direction with him. Wir sind gehen in die entgegengesetzte Richtung mit so ihm. So beware of those you listen to, the message you listen to. Von Botschaften, die ihr hört. Amen. He said, for such a false apostle. Deceitful workers transforming themselves into the apostle of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if people are talking about Jesus Christ, draw your attention. Wenn Leute über Jesus reden, dann macht dich das neugierig. Amen. Amen. Prove it. Aber prüfe es vorher. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And no, verse 14, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Amen. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Praise the Lord. Hallelujah. You know, for some, you know, people say something appeared to him, somebody speaking to you. You know, don't go by the truth. Geh einfach, prüfe durch die Wahrheit. Stop looking for voice. Such nicht nach einer Stimme. I don't know if you are you getting it? Stop looking for voice. Hör auf, nach einer Stimme zu suchen. Amen. Peter said, we have more assured word. That is 1 Peter or 2nd. Let's go there. 1 Peter. Go to 1 Peter and let us see if it is there. Amen. If it's not there, we go to 2nd. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said, we have more assured word. Wir haben eine Zuversicht im Wort. Praise the Lord. Hallelujah. That's First Peter, Second Peter, I mean. Zweiter Petrus. Peter. Second Peter 1. Zweiter Petrus 1. From verse 15, let's read from verse 15, or from 14. It said, knowing 14. That shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ has showed me. Moreover, I will endeavor that you may be able, after my disease, to have these things always in remembrance. For we have not followed commonly devised fables when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of his majesty. Amen. Mm-hmm. Verse 17. For he received from God the Father honor and glory when there came such a voice to him from the excellent glory. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. And this voice, which came from heaven, we heard when we were with him in the holy mount. We have also a more assured word of prophecy. Though we heard this word, wir haben das Wort gehört. We have a more assured word. Aber wir haben noch ein festes und völlig gewisses prophetisches Wort. You know, the voice you hear. Die Stimme, die du hörst. Amen. Amen. You prove it. Musst du auch prüfen. Reject any voice that is not coming from Christ. Verweigere jede Stimme, die nicht von that Christus should kommt. Be your prayer. It's a, das soll dein Gebet it's a good sein. Prayer for God's children. Das ist ein gutes Gebet für Kinder Gottes. Any evil voice. Jede bösartige Stimme. Any satanic power coming to reveal itself as lies. Satanische Kraft, away from your life. Die sich versucht, Amen. Dir zu zeigen, there are voices everywhere. Es gibt überall Stimmen. So these religious fathers, they heard voice. They saw something like light. Amen. weil all diese religiösen Gründer, sie haben alle immer irgendeine übernatürliche Vision gehabt und haben angefangen, Teufelsschwerter zu machen. That's how religion came about. Amen. All this religion, different religion. So sind all diese Religionen immer wieder entstanden. Satan transforming himself as angels of light. Satan, der sich als ein Engel to them that he is light. Ausgibt und, ihn, und sich als Licht ihnen zeigt. Praise the Lord. Halleluja. And that's why even in dream, if dream come, we don't follow dream, we follow Christ. Also auch wenn Träume kommen, wir folgen nicht Träumen, after Christ, wir folgen Christus und nicht Träumen. Amen. Because Amen. Satan can also bring things in the dream. Denn Satan kann auch Dinge What im Traum Satan bringen. Cannot change is the truth. Was aber Satan nicht ändern kann, ist die Wahrheit. Amen. The truth remains stable and die Wahrheit bleibt stabil. Amen. Kick out his lies. Sie vertreibt die Lügen. And that's why it's so important we know the truth. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Wahrheit kennen. Amen. Amen. It's not knowing dreams. It's knowing the truth. Allow the truth to be your dreams. Und nicht, dass wir Träume deuten können, sondern dass wir die Wahrheit kennen. Amen. It's not what man called dreams. Es ist nicht die Traumdeutung, sondern es geht um das, was Jesus sagt. Dreams. Wir haben unseren our Traum. Dreams, they are the truth. Unsere Träume sind die Wahrheit. They are the fruit of the Spirit. Das ist die Frucht des Geistes. They are our dreams. Wir träumen von der Frucht des Geistes. And this voice, verse 18, 18. Which came from heaven, we heard, when we were with him in the holy mount. We have also a more assured word of prophecy. Whereunto you do well that you take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day start arise in your heart. Praise the Lord. Yeah. And knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Amen. Amen. Amen. The Holy Ghost is the one to interpret the scripture and not private interpretation. Es ist der Heilige Geist, der Gottes Wort deutet und nicht Menschen. It's not you believe that this is how I understand. That is how I understand it. This is how I accept it. This is how I. It is not private interpretation. Das ist keine private oder individuelle Deutung. Das so liest du diesen Vers, aber ich lese diesen Vers anders. Das funktioniert nicht. Amen. That is not the kingdom of heaven. Das ist nicht das Königreich des Himmels. That is religious world. Das ist Religion. Religion. They accept other religion. Religion akzeptiert andere Religionen. Amen. We only accept Christ. Wir akzeptieren nur Jesus Christus. For us, it's all about Jesus Christ. Uns geht's nur um Jesus Christus. And we allow the Holy Ghost to help us in the interpretation. Und deswegen lassen wir zu, dass der Heilige Geist uns das Wort deutet. Amen. Nach seinem Interesse und nach seinem Willen. Praise the Lord. Halleluja. Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Ghost. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, people always say, oh, somebody wrote the Bible. Somebody. Through the power of the Holy Spirit. Leute sagen immer, ja, Menschen haben auch die Bibel geschrieben. Das waren noch Menschen. Ja, Menschen haben sie geschrieben, aber durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Amen. You know, until, you know, when there was a time somebody asked me this question. Is it not somebody that wrote the Bible? I said, yes. I said, yes, and it's somebody, but... They said, then why should we believe what somebody wrote? Until the Lord started speaking to me and revealing the scripture to me, it was then I knew. And I know how he wrote the Bible is written. Und vor einigen Jahren hatte mich auch einmal jemand aus Interesse gefragt, weshalb ich an die Bibel glaube, obwohl es so etwas ist, was einfach Menschen aufgeschrieben haben. Da habe ich gesagt, ja, es haben Menschen geschrieben, aber ich konnte nicht genau erklären, weshalb es dennoch nicht menschlich ist. Aber jetzt... Seitdem ich eine Beziehung mit dem Heiligen Geist habe, habe ich erkannt, dass die Worte, die er einem offenbart, Geist und Leben sind. Und dass der Unterschied ist, weshalb dann diese Worte nicht mehr nur menschliche Worte sind, sondern geistliche Worte sind, die vom Geist sind, die von Christus sind. Amen. Praise the Lord. Halleluja. There is the lies of Satan everywhere. Es gibt die Lügen des Teufels überall. Amen. Amen. And his lies are to steal, kill and destroy. Und seine Lügen sind da, um zu töten, stehlen Amen. Und zerstören. To steal your joy, to steal your peace. Deine Freude und deinen Frieden zu Amen. Zerstören. Amen. To kill, to take away Christ from you. Um dir Christus wegzunehmen. To destroy you. Um dich zu zerstören. Amen. Yes. He will not go through unbelievers. Er wird nicht Satan is too clever for that. zu dir gehen. Dafür ist er zu schlau. Dass, Amen. Weil er weiß, dass er kennst du. He is too clever for that. Er ist zu schlau für solche Tricks. He will never go through unbeliever, unbelievers. Er wird nicht durch Ungläubige gehen. He knows that you don't even believe unbelievers. Weil du weißt, dass das, was aus ihrem Mund kommt, but he is going to go through somebody you call believers. Wirst du nicht glauben, aber er wird durch Leute gehen, die sich Gläubige nennen. Amen. That we will go to the same church with you. Die mit dir in die gleiche Gemeinde gehen. Amen. That you grew up together. You have been faithful. You know, you are in the Bible studies together. Mit denen du aufgewachsen bist. Amen. Mit denen du in der Bibel schon bist. You know, a pleasant biscuit. I always use this example. Ich nutze dieses Beispiel immer wieder. And a pleasant shit. Ein vergifteter Keks und vergifteter Mist. Amen. Satan knows that once you go through unbeliever, you can never walk. Der Teufel weiß, dass wenn er durch Ungläubige geht, wird das auf Dauer nicht funktionieren, weil man es irgendwann checken wird. Aber wenn er durch Ungläubige geht, das kann wirklich weit gehen, dass Leute es gar nicht merken, wie sie mehr und mehr in die Irre gehen. Praise the Lord. Halleluja. You judge all things. Deswegen richten wir alles. Because you are the light of this world. Weil du das Licht der Welt bist. No, Matthew 5, verse 14. Matthäus 5, 14. Jesus said, you are the light of this world. Sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He called you the light of this world. Er nennt dich das Licht der Why? Welt. Why? Because he lives in you. Weshalb? Weil er in dir lebt. Amen. Amen. And you live in him. Und du in ihm lebst. There is no darkness in you. Es gibt kein Dunkelheit in dir. If you are hungry of the truth. Wenn du hungrig bist nach If der you Wahrheit. If you keep on loving the truth. Wenn du die Wahrheit liebst, if you keep on allowing the truth to be your focus, wenn du that's Christ to be Wahrheit, your focus. Dein Fokus if you ist, keep dass on Christus desiring dein Fokus him, ist. Wenn du ihn suchst. Are you getting it? Amen. Amen. There is no darkness in you. Da ist keine Dunkelheit in dir. Ephesians 5, verse 13. Let's Epheser go to 5, this very one. Amen. 13. Ephesians 5, verse 13. Yeah, Ephesians 5, verse 13. Let me just decide because the other stone, the other one. Praise the Lord. Hallelujah. Ephesians 5, verse 13. He said, but all things that are reproved are made manifest by the light. For whatsoever doth make manifest is light. Praise the Lord. Halleluja. Light exposes all things. Das Licht entblößt alle Dinge. Amen. Amen. If you are light, you expose the lies of Satan. Wenn du Licht bist, entblößt du die Lügen des Teufels. And also in John 3:19. Let us go to John 3:19 also. John 3:19. Praise the Lord. Hallelujah. John 3:19. He said, for this is the condemnation, that light is come into the world. Light condemned. Das Licht verurteilt. Amen. Amen. He said, there is condemnation because the light, that is Christ, has come into this world. Es gibt Verurteilung, weil Christus in die Welt gekommen ist. Because you are the light of this world. Weil du das Licht dieser Welt bist. Amen. Amen. And men love darkness rather than light because their deeds were evil. Amen. Amen. He said there is condemnation because light has come. Es gibt Verurteilung, weil es Licht gekommen ist. Praise the Lord. Hallelujah. Light condemnation is for salvation. Die Verurteilung des Lichts ist zur Rettung da. Amen. Amen. Satan condemnation is for destruction. Aber die Verurteilung des Teufels ist für die Zerstörung da. Praise the Lord. Hallelujah. Right, no, light condemned to bring them out of darkness into the marvelous light of Jesus Christ. Das Licht entblößt, damit Leute in das Licht kommen von Jesus Christus. Amen. Amen. He condemned Satan. Es verurteilt He den Teufel. Es verurteilt seine Werke. Es entblößt seine Lügen. Amen. Amen. Amen. Hate light. Aber der Mensch hasst das Licht. He loved darkness rather than light. Und liebt die Finsternis. Darkness can never save you. Aber die Dunkelheit kann dich nicht retten. Amen. Amen. They will hate you. Sie werden dich hassen, because you are light. Weil du Licht bist. You are going to be hated du wirst gehasst for werden being the light of this world. Weil das Licht dieser Welt bist. Amen. Amen. If you are the light, as Christ called you, wenn du das Licht bist, so wie dich Christus berufen hat, you are going to judge all things. Wirst du alles richten. You will judge all things. Du wirst alles richten. You learn to judge all things. Du musst lernen, alles zu richten. If you are truly the light that Jesus called you, wenn du wahrhaftig das you Licht are bist, to judge all things. Was Jesus sagt, they musst du alles richten. You for anything, judge it, look at it. Let pray over it. Reject, you know, first of all, pray and destroy whatever is not of Christ. Any invitation that is not coming from Christ, reject it. Jede Einladung, destroy it away from you. Verweigere sie und zerstöre sie aus deinem Leben. Amen. Amen. Light does not pick and choose what to judge. Licht entscheidet nicht, was es Amen. Beleuchtet, Amen. Was, über was es richtet oder nicht richtet. Amen. Once you on light, you expose everything. Wenn du Licht anmachst, dann wird es einfach jede Ecke durchleuchten. Amen. It go through in all the corners, you expose it. Es offenbart jede Sache. It will not choose, you will not pick and choose. And it's hiding some and keeping some. Amen. Es wird nicht ein paar Sachen im Dunkeln lassen und ein paar Sachen in seinem Licht lassen, sondern es leuchtet einfach in den ganzen Raum hinein. And that is why you judge all things. Und deswegen you don't pick and choose and hide some and not judge them. Amen. Deswegen entscheiden wir nicht so, wie wir lustig sind und ein paar Sachen lassen wir im Dunkeln, andere lassen, Sachen entblößen wir. Praise the Lord. Hallelujah. Light judge all things. Das Licht he expose all things. Beleuchtet alles. Das Licht enthüllt alles. Es lichtet über alles. You cannot be light here and be darkness somewhere else. Du kannst nicht hier Licht sein und irgendwo anders Dunkelheit. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Darkness cannot judge. Dunkelheit kann nicht richten. It can't see nothing. Weil es nichts erkennen kann. There is no light in darkness. Es gibt kein Licht in you der Finsternis. Cannot see. Es kann nicht sehen. Beware of those you call your friends. Nimm nicht in Acht von Leuten, die du Freunde Amen. Nennst. Amen. Those you call believers. Die du Gläubige nennst. Those you trust. Denen du vertraust. You trust them so much. Du vertraust ihnen so sehr. Amen. Amen. Even today I did not even want to preach because we still have a lot to do here. I said, let me just call it off so that you continue doing the Bible studies as you have been doing it, having it before. But the Lord woke me up around 4 o'clock. Yeah, around 3:34 to write down this message because I just said, let me just, what we have learned about judging and condemnation is already enough. Mm-hmm. But he said no, that this message should be preached today. Amen. Eigentlich wollte ich heute nicht predigen, wollte eigentlich heute auch, dass ihr das einfach dann alleine macht. Aber heute Nacht zwischen 4 und 5 Uhr hat der Herr mich einfach geweckt und mir gesagt, nee, ich möchte, dass du dieses, dass du über das Richten nochmal sprichst und das nochmal deutlich machst. Praise the Lord. Halleluja. In Matthew 10, Amen. Jesus 10, told us how clever Satan is. Hat uns Jesus gesagt, wie clever der Satan ist. Matthäus 10. Matthäus 16. A sheep in the midst of wolves. Amen. Amen. Be ye therefore wise as serpent. The serpent there means Satan. Eine Schlange. Amen. So wie der Satan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Be wise like Satan. Seid weise wie der Here Satan. He's telling us how clever Satan is. Hier sagt er uns, wie gerissen der Teufel ist. He said we should be clever like Satan. Wir sollen clever sein wie der Satan. But be harmless like him. Aber like Christ. Ohne falsch wie die Taube, so wie Amen. Christus. Amen. Amen. We are not for destruction, we are for salvation. Wir sind nicht da zur Zerstörung, sondern zur Errettung. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Christ is the real salvation. Christus ist die wahrhaftige Rettung. That save life. Der Leben rettet. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In John 17:17, he said. Johannes 17:17 sagt er. Praise the Lord. Halleluja. He said Christ is for separation. Christus spaltet. Amen. Amen. Christ is for separation. That's John 17:17. Let's Johannes go there. Johannes 17:17. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. Amen. John 17:17. He says, sanctify them through your truth. Your word is truth. To sanctify means to separate. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Amen. Amen. Zu heiligen bedeutet auszusondern, zu trennen. True, your truth. Christ is the truth. Die Wahrheit, Christus Amen. Ist die Wahrheit. Amen. Christ is the one that separates. Christus ist derjenige, der trennt. That's why we don't run from people. Deswegen you tell wir them nicht the vor truth. Leuten. The truth separates you from them. Wir rennen nicht vor Leuten weg. Wir sagen ihnen die Wahrheit und die Wahrheit wird dafür sorgen, dass sie gehen. Is it that they come to him or they run away from Entweder the truth? Kommen sie dann zur Wahrheit oder rennen weg vor der Wahrheit. Amen. Amen. In Mark 10, from verse 34, it says sword and not peace. In Markus 10 sagt er auch, er hat ein Schwert gebracht und nicht Frieden. Amen. It is a victory for you if you are separated from them. Es ist Sieg für dich, wenn du von ihnen gespalten bist, getrennt bist wegen Christus. Then you are one with them, als eins mit ihnen zu sein ohne Christus. You get it. Mm-hmm. It is a victory for you es that you are separated from them, dass du getrennt bist von ihnen. You know, because of Christ, for choosing Christus, Christ. Weil du dich für Christus entschieden hast. Amen. Amen. Than to be one with them, statt eins mit ihnen zu sein ohne Christus. They are going to hate you. Sie werden they dich deswegen going to hassen. Hate you. Call your names. Und dich vielleicht prove beleidigen. Your relationship with them. Prüfe deine Beziehung mit ihnen. If it is not Christ, wenn es nicht Christus ist, dann verweigere das. Whatever they call you, was immer sie dich nennen danach, is for you. Let's go to Jeremiah 30. Praise the Lord. Jeremiah 30. Jeremiah 30. Please, you can listen to the message again. I'm running because of the time. I'm a little bit in haste now. Amen. Amen. Jeremiah 30:17. Jeremiah 30:17. It says, "For I will restore health unto thee, and I will heal thee of your wound," said the Lord, "because they called thee an outcast." Do you get something there? Denn ich will dir they call you an Genesung outcast, bringen, weil sie dich Verstoßene nennen. Do you still what they call you? Wisst ihr, was sie zu euch sagen? Because you choose Jesus Christ. Weil du dich für Jesus entscheidest. And they call you an outcast. Sie nennen dich Verstoßene. But Jesus said it's victory for you. Aber Jesus sagt, es ist Erfolg für dich. He said there is restoration of health. Amen. Es gibt Erneuerung. Es gibt Erneuerung der Gesundheit. There is healing to your wound. Es gibt Heilung für deine Wunden. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. They are rejecting you. They are calling you names. Sie verweigern dich. It's victory for you. Es ist wirklich Erfolg für dich. Amen. Amen. It is separation from evil. Es trennt von dem and not separation from Christ. Und nicht Trennung von Christus. Amen. Amen. It's not separation from Christ from the family of Christ. Nicht Trennung von der Familie von Amen. Christus. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It is separation from evil. Sondern Trennung that von is what Christ wants for us. Das ist das, was Christus für uns it will. Is separation from this world. Es ist Trennung von dieser Welt. And not separation from God's children. Und nicht Trennung von Kindern Amen. Gottes. Amen. It's not separation from the kingdom of heaven. Nicht Trennung von God's children, they belong to the kingdom of heaven. Denn Kinder Gottes gehören Amen. Zum Königreich des it is not separation from them. Es ist keine it is separation ihm. From the natural man. Sondern es ist Trennung von den natürlichen Menschen. It is separation from the flesh. Trennung vom Fleisch. From the natural family. Von der natürlichen and Familie. And now separation from the supernatural und family. Und Trennung von der übernatürlichen Familie. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, if you remember Genesis 12. From verse 1. An 1. Mose 12 erinnerst. Abraham was separated from the natural family. Abraham wurde getrennt von der natürlichen Familie. You are not different today. Du bist heute nicht you are anders. The same. He is the same yesterday, today, and forever. Er ist der gleiche gestern. He is unchangeable. Er ist unveränderlich. His system remains the same. Sein System bleibt gleich. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Abraham was separated from Abraham the family. Wurde ausgesondert von der Familie. Amen. Amen. Then in James 4:4, he said the friendship of this world is enmity with God. Hm. In Jakobus 4:4 lesen wir, dass Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Amen. Amen. If the natural family are more of your friend than God's than the kingdom of heaven family, you have problem. Wenn die natürliche Familie you really have eine Familie ist, hast du ein Problem. If you trust the natural family more than you trust the kingdom of heaven family, you really have big problem. Wenn du der natürlichen Familie mehr vertraust als der Familie in Christus, hast du ein Problem. Praise the Lord. Halleluja. I will advise you to be born again. Dann werde ich dir raten, nochmal wiedergeboren zu werden. Praise the Lord. Halleluja. Who, you know, if you cannot trust Jesus, who can you trust? Wenn du Jesus nicht vertrauen kannst, wem dann? If you cannot trust the family of Christ. Wenn du der Familie von Christus nicht vertrauen kannst, die sich immer wieder für Jesus entscheidet. You know, in spite of the hatred. Unabhängig vom everywhere Hass. For them. Der überall auf sie wartet. They are now a living sacrifice for Jesus. Sind ein lebendiges Opfer für Jesus. Amen. Amen. They look like fools unto the people, unto the natural family. Aus wie für Dumme. They become outcasts in the natural family. Sie werden Fremde in der Familie. They are called names in the natural family. Sie werden verflucht. They are made fun of in the natural family. Sie werden lächerlich gemacht. Amen. The family of Christ that keep on choosing Christ, you cannot trust them, and you believe that the flesh is who you trust. Then you have a big problem. Ja. Wenn du den Menschen Christus nicht vertrauen kannst, der Familie in Christus, hast du ein Problem. Praise the Lord. Halleluja. In James 4:4, the friendship of this world is enmity with God. Jakobus 4:4, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. It is talking about your natural family. Da geht's um deine natürliche Familie. Your natural friends. Deine natürlichen your Freunde. Your natural brothers and sisters. Deine natürlichen Geschwister. Your relationship with them. Deine Beziehung mit ihnen. His spiritual fornication. Ist geistliche Unzucht. Are you getting it? Your relationship with them. Deine Beziehung is spiritual fornication. Ist geistliche Unzucht. I don't have time to go there. Amen. Mm-hmm. That's James 4:4. Amen. Jakobus 4:4. It talks about fornication. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Your relationship with the flesh is your spiritual fornication. You are committing fornication. Damit begehst du Ehebruch. You have another God. Du hast einen anderen Gott. Amen. You know, people worship different things. Leute beten verschiedene Sachen. Amen. They even worship food. Sie beten sogar Essen an. Amen. Amen. You know, one Italian man, you know, he was talking on the television. He said, if you don't have any religion, believe Tortellini as your God. He said, take Tortellini as your God. You know, they worship food. For them, and God is just, I don't even know how to describe them. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah. Your relationship with them, with the flesh, with the natural. Amen. Mm-hmm. It is spiritual fornication. Deine Freundschaft mit dem Fleisch ist geistlicher Ehebruch. Jakobus 4. Praise the Lord. Yeah. Let's go there, please. I will take your time, a little time. Amen. Amen. James 4:4. Jakobus 4:4. He says, you adulterer and adulteresses, know ye not that the friendship of this world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of this world is the enemy of the true God. You get it? Just verstanden. Amen. Amen. If you trust them more than God's children, God's family, Familie von Christus, you are in fornication. Bist du in der Unzucht? That's spiritual fornication. Das geistliche Unzucht. Amen. Amen. He call you adulterer and adulteresses. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In 1 John 5:17. In 1. Johannes 5:17. It says, spiritual sin is sin unto death. Die geistliche Sünde ist die Sünde, die zum Tod führt. There is the natural sin. And there is the spiritual sin. Und die geistliche Sünde. Amen. Amen. We just talk about one. Amen. Amen. Trusting the flesh more than the spirit. Dem Fleisch mehr vertrauen als dem Amen. Geist. Amen. It's a spiritual sin. Ist eine geistliche Sünde. That there is no forgiveness. Wo es keine Vergebung Amen. Gibt. Amen. Because you are not trusting Christ. You are Christus not depending on him. If you cannot love the God children that you can see, how can you say you even love Christ? Wenn du sagst, dass du Kinder Gottes nicht liebst, die du vor dir siehst, wie willst du dann behaupten, Gott zu lieben, den du noch nicht mal sehen kannst? Amen. Amen. Spiritual sin is a sin unto death. Die geistliche Sünde ist die Sünde zum Tod. But the natural sin, Christ paid for it. Aber für die natürliche Sünde, dafür hat er bezahlt. He paid with his blood. Er hat mit seinem Blut dafür But bezahlt. There is a sin that we're not rejecting him and ignoring him. Aber es gibt eine Sünde, in dem wir ihn verweigern und ignorieren. It is unpardonable sin. Und die ist unverzeihlich. Amen. Amen. That you keep on loving the world and hating Dass wir immer noch die Welt lieben Christ's family. Und die Familie von Christus hassen. Amen. Amen. Because you keep on rejecting Christ. Weil du Jesus weiterhin him. Verweigerst und ignorierst. In your heart you know the truth. In deinem Herzen weißt du die Wahrheit. You know your relationship with them. Du kennst deine It's Beziehung. Not pure Christ. Dass sie nicht auf Christus basiert. Amen. Amen. If you read Genesis 13 from verse 1 to the end, please let that be your homework. Amen. 1. Mose 13, 1 bis zum Ende. Abraham and Lot separated. Abraham und Lot haben sich getrennt. Amen. Amen. And after the separation, the Lord came to Abraham. Und nachdem spoke to Abraham, bless him more. Nach der Trennung. After the separation. Go and read it, please. Ist Gott nochmal zu Abraham gegangen und hat ihn noch mehr gesegnet wegen dieser krassen Entscheidung, die er getroffen hat. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let me quickly tell you this before we close. It is not all misunderstanding that is coming from Satan. Ich will auch nochmal ganz klar machen, dass nicht jeder Streit kommt vom Teufel. Amen. Amen. Some are coming from Christ himself. Einige kommen von Christus selbst. Praise the Lord. Amen. Amen. Please allow your prayer to be to destroy any relationship that is not coming from Christ. Bitte lasst zu, dass jede Beziehung, die nicht von Christus ist, dass sie zerstört. Amen. Any relationship you are having with people, destroy it if it is not. Let it be your prayer. Amen. The Lord will help you. To hate what he hates and love what he loves. Und der Herr wird dir helfen, das zu lieben, was er liebt, und das zu hassen, was er hasst. Destroy any relationship that is not of Christ in your life. Zerstöre jede Beziehung von Christus, jede Beziehung, die nicht von Christus in deinem Leben. Tell the Lord to help you to get out of those relationships, those evil relationships. Gott, der soll dir helfen, aus diesen bösartigen Beziehungen rauszukommen. That you are enjoying so much, that is you are finding it difficult to reject. Die dir so schwer fallen, He said, get out of them. Komm da raus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I just said something. I said it is not all misunderstanding that is coming from Satan. Ich habe euch eben gesagt, nicht jeder Streit kommt vom Teufel. Amen. Amen. Some are coming from Christ. Es gibt einige, die von Christus yeah, that's kommen. Some. Amen. Mm. It is like a ministry. Es ist wie eine Gemeinde. You know, for the ministry, you know, so many times we think it's Satan that is not make that is preventing the ministry from growing. No, the Lord can also stop the ministry from growing. Manchmal denken wir, es ist der Teufel, der dafür sorgt, dass die Gemeinde nicht wächst. Aber manchmal ist es auch einfach der Herr, der sagt, die Gemeinde soll erstmal noch nicht wachsen. Praise the Lord. Halleluja. He will not give you what you cannot keep. Weil er wird dir nicht etwas geben, was du nicht It handeln is according to the power that work in you. Es ist nach gemäß der Kraft, die in dir wirkt. We will close here, please. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. I will see if we will, I don't know, next week, I don't know if we will continue. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. I hope you understand the message, please. Mm. And it has not finished. We still have 1.5 page, but the time has gone so much. And I want my children to rest. Tomorrow you still have a lot of things to do. Praise the Lord. Hallelujah. So please, if you have any question, don't hesitate to ask. Amen. Wenn ihr eine Frage habt, scheut euch nicht davor, diese Frage zu stellen. And that of next week, I'm not very sure. But if the Lord also say yes, then we go further. Amen. Mm-hmm. Because there are a lot of things here that I'm doing, and it's there are some that cannot participate because they are working also. I would like everybody to be part of it. The message is for everybody. Die Botschaft ist für jeden, aber leider hat nicht jeder die Kapazität, immer dabei zu sein und zuzuhören. So, I don't like it that some are hearing it and some are not. Und mir gefällt das nicht so sehr, dass paar das hören und paar halt nicht hören können. Amen. Amen. And those that cannot hear it, that are, because I don't know, I know we record it, but there are still some that cannot, their time is, they can, they are fine. For them to listen to it, I don't know if they will, they have time to also listen to it. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So please, if there is any question. Rosanna hat eine Frage. Yes, yes. Hallo. Hallo, Schatz. Hallo. Hallo. Ich habe mal eine Frage. Okay. Und zwar, seit Mami mich zu Kind Gottes gemacht hat, habe ich das Gefühl, dass ganz viel Ärger in meinem Leben passiert. Und ich weiß nicht so genau, wie ich damit umgehen soll. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you go to Matthew 5, amen. Wenn du zu Matthäus 5 gehst. You know, if you are a child of God, wenn du ein Kind Gottes bist, Why are you having problem with them? Is it because you preach to them or what? Weshalb hast du denn Schwierigkeiten oder Probleme? Liegt das daran, weil du irgendjemanden über Jesus erzählt hast? Oder was sind das für Probleme genau? Ja, zudem auch das. Ich versuche immer so, das ein bisschen anzuschneiden, aber da wird direkt abgeblockt. Oder egal, was ich tue und mache, ist es meiner Familie nicht recht, kann man so sagen. Also es fällt mir sehr stark auf in letzter Zeit. Can you help me, please? She says that part of it is also when she tries to speak about Jesus a bit, but they just block her immediately. Yeah. And also everything, almost everything she does is not enough for her family. They always have a reason to complain again. Mm-hmm. So, yeah. Praise the Lord. Hallelujah. If you, let's go to Matthew 5. Das ist Matthäus 15. Matthew 5. You know, Jesus experienced all this. Amen. Jesus hat das gleiche auch erfahren. Even in John 7. Amen. Auch in Johannes 7. The family, they were against him. Die Familie seiner Familie war gegen ihn. Die haben ihn amen. Nicht so geglaubt. You are not different. Deswegen bist du nicht anders amen. Als amen. Er. You are not different. Maybe we go also to John 7. Amen. Amen. So Matthew 5. Matthäus 5. If you are opposite Satan, there is going to be fight. Amen. Wenn wir zu Feinden des Satans werden, wird es einen Kampf geben. From verse 43. Let me open it this side. Amen. Amen. Matthew 5. Matthäus 5. I'm so used to the other Bible. But I cannot see anything there again. Matthew 5 from verse 42. Okay, or 43. Matthew 5 for 43. Matthäus 5. It says you have heard that it had been said, thou shalt love your neighbor and hate your enemy. But I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them which despisefully use you and persecute you, that you may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and send them rain on the just and on the unjust. For if you love them which love you, what reward have you? Then there is a place also. Then please, then that's the Matthew 5. Go to verse. Ich lese erstmal Matthäus 5, 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und deswegen sollen wir für die Leute beten, na, und sie nicht verfluchen und sie nicht verlassen, sondern weiterhin für sie beten. Pray for them and destroy that Satan. There is Satan that is using und zerstöre diesen them, that is going through them. Teuflischen Geist, yeah, der in ihnen arbeitet. Yeah. You blind Satan eyes away from yeah them. Zerstöre pray den Teufel them von ihnen weg, weil es ist der Satan, der in ihnen wandelt und dich damit angreifen will und dich damit Böses tun möchte. And for you, it's joy for you. Und du sollst diese Verfolgung oder diese Schwierigkeiten Segen sehen, als Bestätigung deiner Errettung, Bestätigung deiner Zugehörigkeit zum Königreich des Himmels. From verse 10. Matthäus 5, from verse 10. 5, Vers 10. It's a blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. For there is the kingdom of heaven. Hier steht auch nochmal, glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. You know, Peter, Paul, they were all flogged. Petrus und Paulus, sie wurden alle verprügelt. They were dropped in prison. Auf offener Straße. Amen. Sie wurden ins Gefängnis geschmissen. They were beaten with rod. Sie wurden geschlagen mit Stöcken. Today. Aber du wirst Gott sei Dank heute, amen, nicht geschlagen. Praise the Lord. Halleluja. You know, in Acts of Apostles, when Peter, after they are beating them with rod and with stick and everything, you know, they went away, they were rejoicing. Because they know what it is to suffer with Christ. Amen. Oder auch wenn wir uns anschauen, wie Petrus und die anderen verprügelt worden sind auf offener Straße, gedemütigt worden, ausgepeitscht worden. Danach haben sie sich angezogen, sind weggegangen und haben sich gefreut, dass sie für Jesus dieses Leid erfahren durften. Dass das einfach bewiesen hat, dass sie wirklich für Jesus Christus leben. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It is a sign that you are opposite Satan. Es ist ein Zeichen, dass du nicht mehr auf der Seite des Satans stehst. If it is for Christ's sake. Wenn Amen. Wenn es um Christus will. Amen. Amen. It is about Jesus Christ. It's joy for you. It's a rejoice. Amen. Blessed are you. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. For there is the kingdom of heaven. Blessed are you when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad. For great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophet which were before you. In Matthäus 5,11 lesen wir, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Amen. Amen. You know, verse 13 is very interesting. It said you are the salt that they put in soup. You know, without you, the soup is tasteless. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You are the salt of this earth. Can you see it? Und auch Matthäus 5,13 lesen wir auch, dass wir das Salz der Erde sind. Das heißt, ohne uns ist diese Suppe, schmeckt sie nach nichts, schmeckt sie nach Wasser. Kann man sie wegschütten. Kann man sie auch zum Blumengießen benutzen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We will also be praying for you also, Schatz. Wir werden auch für dich beten. Amen. Best be strong for Jesus. Stark bist in Jesus. Amen. Stark bleibst in Jesus. Remain in Christ. Ausdauer hast in Amen. Jesus. Satan will want to take your salvation away from you. Weil der Satan möchte diese Rettung madig machen, sie dich schlecht reden. It's not who is able to start, it's who can continue with Christ. Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Rennen. Es geht nicht um die Leute, die bei dem Startschuss losgerannt sind, sondern die Leute, die es bis ans Ziel schaffen. Amen. Amen. The Bible call it a race. That is Hebrew 12. We call it a race. Hebräer 12 sagt die Bibel, dass dieses Rennen, es ist ein Rennen. Amen. Amen. So it's not who is able to start, it's who can continue and who can end with Jesus. Es geht nicht um die Anfänge, sondern wer es mit Jesus Christus Amen. Weiterführt und zu Ende bringt. Your parents, your brothers and sisters, they need you. Weil deine Geschwister, deine Freunde, deine Familie, sie brauchen they need you. Amen. Dich in Christus. You are the only Christ that they even know at all. Weil du bist der einzige Christus, Amen. Den sie in ihrem Leben haben. Amen. Amen. That you are the only, you are the light in that family right now. Du bist das Licht in dieser Familie. Amen. Amen. So don't allow that light to go off. Deswegen lass nicht zu, dass dieses Licht erlischt. Amen. Amen. Keep on shining for Leuchte Jesus. Leuchte weiterhin für Jesus. And keep on choosing Jesus. Und wähle weiter don't Jesus. Don't be sad about whatever they are doing to you. Sei nicht traurig über die Sachen, die sie dir antun oder die sie dir nicht geben oder geben. Satan thank you to Jesus. Und dann bedanke dich bei Jesus. Remember, Fofo. I don't know if you were in our service on like last week. Fofo. Ich weiß, ob Philippian du Fofo, rejoice in everything. Predigt warst am Sonntag oder letzte Woche, aber da haben wir über 4:4 gesprochen, über Philipper 4:4, wo steht, dass wir uns ständig freuen sollen. Das ist unser Motto einfach, ne? Dass wir uns einfach in Christus in jeder Situation freuen. Praise the Lord. Halleluja. Be there for them. That is, be praying for them. Be telling them the truth. Don't allow them to be able to stop that truth, that Christ you always tell them, because that is what Satan wants. Mm-hmm. Well, because as you keep on, you know, when you keep on petting a cat, once it pits you, you will not pet it again. Mm-hmm. So you don't stop. You keep on, because that is you. He said, "Blessed are those that are not offended in me." Mm-hmm. Uh-huh. Once they keep on their whatever they are doing, you just Satan will want you to be offended, and that is to stop telling them about Jesus Christ. You never stop, you keep on. Und du musst dir halt auch vorstellen, dass es halt so ist, als ob du eine kleine Katze streichelst und diese Katze kratzt dich auf einmal und das tut übertrieben weh und dann willst du diese Katze nicht mehr streicheln und gehst ihr aus dem Weg, aber wir dürfen uns von diesem Kratzen halt nicht einschüchtern lassen. Wir müssen weiterhin mit der Ausdauer von Christus, mit der Liebe von Christus, die halt, die nicht müde wird, die nicht zu Ende geht, weiterhin für diese Leute, zu diesen Leuten predigen, weiterhin für sie beten und ja. Praise the Lord. I hope you understand this. Ja. Sie hat auch noch mal geschrieben, es ist nicht einfach, sich zu freuen, wenn Menschen gegen einen sind. Ja, ja. Das, da wollte ich auch noch was zu sagen. Deswegen ist es auch wichtig, dass du dann, ja, dass man halt durch die Kraft des Heiligen Geistes dann halt aber auch erkennt, dass nicht mehr Menschen meine Freude sind. Mhm. Weil wenn du deine Zufriedenheit und deine Freude und deine Sicherheit immer noch aus Menschen ziehst, wird es klar sein, dass dir das die Luft aus den Segeln nehmen wird, wenn Menschen nicht mehr da sind oder wenn Menschen sich von dir entziehen. Aber wenn deine Sicherheit, deine Freude, dein Frieden nur allein an Jesus Christus hängt, dann ist es egal, wenn dich alle verlassen, wenn du dann immer noch nicht alleine bist, weil du nie alleine bist, weil Jesus Christus alles für dich ist. Deswegen ist es wichtig, dass du eine Beziehung zu Jesus Christus pflegst, damit du sozusagen nicht, damit du das gar nicht sozusagen merkst, wenn Leute gehen oder kommen, weil du vollkommen zufrieden und erfüllt bist in Christus. Does she have the power of the Holy Spirit? I should be baptized in the Holy Ghost. Then she needs it. Ja. Deswegen ist auch wichtig, dass du die Taufe des Heiligen Geistes bekommst, damit du halt einfach, damit dieser der Geist der Wahrheit einfach da ist, um dich einfach stark zu machen, um dich auszurüsten, damit du halt über dieser Abweisung stehen kannst. Was ist übernatürlich, natürlich Ablehnung, genau, es ist übernatürlich, wenn ein Mensch Ablehnung gar nicht merkt oder gar nicht fühlt, weil Menschen lieben es, akzeptiert zu werden von anderen. Ne? Mhm. Aber durch die Kraft des Heiligen Geistes stehen wir darüber, ne? Weil er uns dazu so stark macht, unsere Erfüllung, unseren Frieden in Christus allein zu haben. I remember how Jesus loves you. Und genau, und erinnere dich daran, wie sehr Jesus Christus dich liebt. Ne? Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil, wie gesagt, diese Erfüllung wirst du nur in Jesus Christus finden. Und wenn du erfüllt bist, kann dir niemand mehr weismachen, dass dir etwas fehlt. Na, aber sonst wirst du immer wieder denken, dass wenn deine Familie oder deine Freunde, wenn die dich ablehnen und wenn die nicht gut zu dir sind, dass das dann was mit dir machen wird. Und du hast auch geschrieben, positiv zu sein, wenn die Familie einen Außermann gibt und es wird nie genug sein. Genau, und es geht halt auch nicht darum, positiv zu sein, ne? Es geht darum, einfach in Christus zu sein. Na, das ist halt auch wichtig, weil es geht nicht darum, dass wir einfach positive Worte sprechen, weil positive Worte sind nicht Christus, sind fleischlich. Und die haben ein Verfallsdatum. Irgendwann wirst du nicht mehr positiv sprechen können. Irgendwann kannst du nicht mehr positiv über eine Situation nachdenken. Genau. Aber das Wort Gottes, dass Jesus Christus dich liebt, das ist die Wahrheit. Das ist nicht positives Denken, sondern das ist die Wahrheit. Und das kann niemals verfliegen. Das kann niemals vergehen. Und deswegen, du hast ja auch gesagt, man gibt und gibt und es ist nie genug. Aber wenn Jesus Christus derjenige ist, der gibt, er ist die Quelle, die niemals zu Ende geht. Wenn du aus dir selbst heraus versuchst, Leuten zu gefallen, wirst du irgendwann leer sein, weil jeder von uns ist sozusagen, im Fleisch hat jeder Grenze. Von uns eine Grenze, mhm. hat jeder ein Maß von Liebe, was mhm. er geben kann. Ich kann vielleicht 60 Liter Liebe geben, ein anderer kann nur 40 Liter Liebe geben, einer nur, vielleicht nur 30 Liter Liebe. Aber in Christus, er ist die unendliche Quelle, die immer wieder gibt und gibt. Und da sehen wir auch, dass er hat gegeben und gegeben und gegeben, bis er sein eigenes Leben gegeben hat. Und das kann kein Mensch, da kann kein Mensch mithalten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zulassen, dass Jesus durch uns hindurch Menschen liebt. Dass Jesus durch uns hindurch predigt. Dass Jesus durch uns hindurch arbeitet. Wenn wir aus dem Fleisch heraus arbeiten, werden wir irgendwann müde sein und werden es irgendwann satt haben. Aber wenn wir zulassen, dass Christus durch uns arbeitet, dann wird der Teufel müde und wir werden immer weiter. Ja, und du wirst, ja. Genau, wie soll ich mit meiner Familie umgehen? Das ist das, was wir in Matthäus 5 gerade gelesen haben, dass du einfach weiterhin für sie betest, ne, und ihnen weiterhin die Wahrheit gibst, weiterhin ihnen sagst, wer Christus ist, ihnen sie daran erinnerst, dass sie Christus genauso brauchen wie dich, wie du ihn brauchst, dass Jesus genauso für sie gestorben ist, wie er auch für dich selbst gestorben ist, und dass du weiterhin für diese Menschen einfach betest und sie nicht verfluchst oder sie auf einmal anfängst zu hassen, weil sie dich vielleicht nicht richtig behandeln. Ne? Ja. Deswegen auch. Genau, und die Taufe, genau, das erschöpft mich, ne? Und das ist halt auch richtig. Im Fleisch ist es erschöpfend, ne? Weil das Fleisch halt eine Grenze hat, aber in Christus ist es. Christus ist unausschöpflich. Ne? Also da gibt es kein Ende. Ne? Whatever they are doing to you, they are doing it to Jesus Christ. Und if you can see it that way, it will help you a lot. Und es wird auch, ist auch wichtig, dass du erkennst, dass was immer diese Menschen dir antun, tun sie halt Christus an. Ne? Und dann werden sie diese Menschen werden dir sogar dann leid tun, weil sie, du erkennen wirst, nicht du hast das Problem, sondern diese Menschen haben das Problem und du möchtest ja ihnen die Lösung geben in Christus, aber sie wollen diese Lösung nicht akzeptieren, aber damit bekämpfen sie ja Gott und sie laufen ja damit selbst in die Irre. Verstehst du, was ich meine? Und deswegen, diese Perspektive, diese geistliche Perspektive ist halt wichtig in so einer Situation und die kannst du halt auch nur mit dem Heiligen Geist haben. Deswegen ist es auch wichtig, dass du die Taufe des Heiligen Geistes hast, damit du das nicht aus deinem eigenen Fleisch machst, weil sonst wirst du erschöpft sein. Das ist einfach normal. If you look at Paul, Paul, when he was Saul, he was persecuting the church. Mm. Jesus Christ revealed himself to him and said, why are you persecuting me? So if it is based on Jesus Christ, well, whatever they are doing to you, Jesus Christ is going to reveal himself to them. You understand? He's the one fighting for you. So even if you can remember Christ, that is why the baptism of the Holy Spirit is good, very important for us. It helps us to be focused on Christ. So that whatever they are doing to you, that, you know, your focus will not be on yourself, but on Christ. And that is how you can have victory. If not, it's a matter of time you are going to give up. But if you allow it to be Christ, your focus is on Christ, the Holy Ghost is there to help you to carry on, and he will also intervene. He's not just there for you alone. He will go to them. He will speak to them because he knows that whatever is affecting you is affecting Jesus Christ. So persecution, the Holy Ghost is really involved in persecution. Yeah. And der Heilige Geist ist wirklich, was Verfolgung angeht, immer sehr krass aktiv. Na, weil wenn es um Verfolgung geht, beispielsweise das Beispiel von Paulus, Paulus war früher Saul und er hat, als er Saul noch hieß, die Gemeinde verfolgt, ne, hat Kinder Gottes umgebracht, hat Kinder Gottes ins Gefängnis gebracht und andere schlimme Sachen mit Kindern Gottes gemacht. Und irgendwann ist ihm halt Jesus Christus erschienen und hat Jesus Christus ihm gesagt, Saul, Saul, wieso verfolgst du mich? Ne? Und das zeigt einfach, dass es ist, dass Jesus, wenn Leute gegen Kinder Gottes sind, sind diese Leute gegen Jesus Christus. Ja. Und wenn Kinder Gottes sich das bewusst sind, dann wird auch Jesus Christus für diese Kinder Gottes kämpfen. Diese Kinder Gottes werden nicht für sich selbst kämpfen müssen. Ne? Sie werden sich nicht selbst brauchen sich nicht selbst zu rechtfertigen, sondern es ist Jesus, der für sie arbeitet, der für sie kämpft und der dafür sorgen wird, dass Feinde zu Freunden werden, ne? Wenn sie sich ergeben. able to see Jesus. That is why he was able to even pray for them. Ja. Und selbst Stephanus, wenn du dir auch die Geschichte von Stephanus anschaust, und deswegen ist es auch wichtig, dass du in Gottes Wort gehst, also die Bibel auch liest, damit du diese Geschichten auch siehst, liest und dann halt auch daraus Glauben schöpfst. Aber wir haben ja auch eben gehört, dass wir, dass der Glauben durch das Hören kommt, das Hören von Gottes Wort. Weil wenn wir uns die Geschichte von Stephanus anschauen, sehen wir einen Menschen, der das Wort Gottes gepredigt hat und er wurde dabei gesteinigt. Er wurde deswegen gesteinigt von den Leuten. Und während er gesteinigt wurde von den Menschen, hat er für die Leute gebetet. Und dann hat er gesagt, ey, die wissen nicht, was sie tun. Es tut mir so leid für diese Menschen, dass sie nicht wissen, was sie tun, weil sie gerade gegen den lebendigen Gott kämpfen. Und wie erschöpfend muss es sein, gesteinigt zu werden? Wie verletzend muss es sein, gesteinigt zu werden? Wie physisch, aber auch mental verletzend muss es sein, gesteinigt zu werden? Aber dennoch konnte er, weil er erfüllt war vom Heiligen Geist, erfüllt war von dieser übernatürlichen Freude, für diese Leute beten, weil er wusste, ich habe kein Problem, ihr habt das Problem. Na? Und deswegen ist es auch wichtig, dass du in Gottes Wort gehst und diese Sachen liest. Ich lese das von Stephanie. Stephanus. You said Stephanie. Stephanus. Okay, Stevie, we call it Stevie. You call it Stephanus. Stephanus. Okay, Steffi. Okay. So is it not in Acts 7 or so? So you go and read it, and you will see it. How God's children, persecution is part of it. They are going to hate you because Jesus experienced it. Yeah. But you are never alone. Jesus said you are going to run away from me. You are going to hate me. But I am never alone. John 16. Oder mein Vater ist always with me forever. Ja, oder so Christ is always there with you. Amen. Oder auch als Jesus verhaftet wurde, als er verraten wurde, dann wurde er verhaftet und dann haben ihn auch die ganzen Jünger verlassen, weil viele Leute hatten Angst, haben nicht verstanden, wieso wird jetzt auf einmal der Messias, die Person, auf die wir alles gesetzt haben, verhaftet. Und viele Leute sind weggelaufen. Und Jesus hat gesagt, ich weiß, dass ihr alle weglaufen werdet in eure eigenen Ecken und sowas, aber ich bin niemals alleine, weil der Vater bei mir ist. Ne? Mhm. Und da hat er uns auch einfach gezeigt, dass egal, wer uns verlässt, ne, wer uns im Stich lässt, wir sind niemals alleine, weil er immer bei uns sein wird, bis ans Ende. Ne? Mhm. Christ is our family. John 20, Jesus Christ said, his Father sent him, so also he sent us. So Jesus' life, if you can understand Jesus' life, you will understand how your life is going to be. Amen. Yeah. So. Yeah. Genau, deswegen, wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, das ist immer so, das ist so eine Landkarte für unser eigenes Leben, so eine Gebrauchsanweisung für unser eigenes Leben. Ne? Weil er ist ja als Sohn gekommen, um uns zu zeigen, wie wir hier als Söhne leben sollen. Ne? Durch die Hilfe des Heiligen Geistes. So, any other so that we pray. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. So, no question. Okay. Hat jemand sonst noch eine Frage? Genau wie in der Bibel habe ich jetzt beantwortet. Hat sonst noch jemand eine Frage zu der Predigt von heute? So, there's no question then. We will now pray. And thank the Lord for these Bible studies. Amen. And destroy whatever, any relationship that we are in that is not of Christ. Mm. We destroy it. Ja, vielleicht können wir auch für Rosanna beten, weil sie meinte, dass sie hat in der Küche vor ein paar Jahren irgendwas Teuflisches gesehen bei sich, in der Küche, in der Familie. Und dass wir da auch einfach beten, dass jeder teuflische Geist, weil es gibt ein paar Familien, die sind einfach im Fleisch, und es gibt ein paar Familien, die sind teuflisch vielleicht. Ja, und dass wir da einfach für sie beten, dass jeder teuflische Geist da einfach entblößt wird und zerstört wird. So, let us pray. Kasanta Rabashindi. Wir beten im Geist. Kasik Rebashindi Rebasanta Tashik Rebasanta Tashik Rebasanta Tashindi Yek Rebasanta Tashik Rebasanta Rabashik Rebasanta Tashik Rebasindi Rebashindi Yek Rebasanda Rabushanda Rabasik Rebashindi Rebasanta Tashik Rebasanta Tashindi. Thank you for this Botschaft. Kasik Rebashindi. Thank you for everything and in everything. Danke für alles und in allem. Kasik Rebashindi. Amen. We also pray for those that have been persecuted. Beten auch für die Leute, die